Der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad. Hallöchen, willkommen zum Schaumbad. Heute nochmal eine normale Folge. Hallo Peter. Hallo, jetzt habe ich dir voll reingehustet. Hallo, was heißt normale Folge? Wir sind wieder auf Tour. Wir sind wieder nicht in unserem Stammstudio. Stimmt, wir sind in einem Studio im Stuttgarter Süden, weil wir hier gebucht wurden. Wurden wir hier gebucht oder haben wir das gebucht? Nee, wir wurden hier gebucht. Da sitzt ein komischer Tontechniker, der totaler Fan von uns ist und der uns mal aufnehmen wollte. Ich finde das ein bisschen creepy. Der reibt sich mich gerade auch schon am Nippelchen. Stimmt. Nein. Nee, wir haben hier schon mal aufgenommen. Ja, hier, wir waren hier schon mal mit hier Dan von der Band aus Doggy Dog. Doggy Dog. Der Hype Man von Doggy Dog, als er zu Gast war, haben wir hier auch aufgenommen. Und ich glaube, wir haben drei Folgen. Oh, wir haben hier schon mal Folge. Eine mit diesem Comedy-Typen gemacht. Genau. Hier Mehlwicht Entwurst. Mehlwicht Entwurst von Vitamin Z. Genau. Guter Typ. Ja. Hört euch die Folge an. Die heißt, glaube ich, das Schraubbad. Kann gut sein, ja. Dann hätte ich noch eine zweite Ankündigung. Wir müssen heute ein paar Sachen ankündigen, nachdem wir in der Sauna waren und live gespielt haben, sagt man, glaube ich. Wir haben jetzt einen Insta-Account, den wir aber nicht verwalten und wo wir auch nichts machen, sondern wir haben Nicoletta Hasenberg gefunden. Eingestellt und die macht jetzt für uns den Insta-Account. Wir haben sie lang gescoutet, Headhunter. Wir hatten ein ganzes Headhunter-Team auf diese Stelle angesetzt. Ja. Die haben wir abgeworben von Stefan Raab. Von Stefan Raab, ja. Ja. Oder sagen wir mal, Stefan Raab hat ja aufgehört, seitdem hat sie eh weniger zu tun gehabt. Ja, ich meine von seiner Firma. Ach so, von seiner Firma auch. Oh ja. Ja. Ist ja praktisch. Danke Stefan für diese wirklich gut aussehende Nicoletta Hasenberg. Schön, dass wir dich haben. Auch willkommen im Team Nicoletta. Hallo Nicoletta. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Genau. Genau, wir sind jetzt endlich wieder in einer normalen Folge. Ja, nicht ganz. Wir wollten mal gucken, also wahrscheinlich werden wir in 5 Jahren von KI ersetzt. Deswegen wird immer zwischendurch, damit ihr auch als HörerInnen ein Gefühl dafür bekommt, wie das in 5 Jahren ungefähr klingen wird, wird zwischendurch immer ein Abbinder der KI kommen. Und dann kommt ein Dialog, den die KI für uns geschrieben hat. Genau. Du denkst, eine KI wird uns langfristig ersetzen? Die nimmt einfach unsere Stimmen, packt die zusammen und dann wird er genauso klingen wie gleich unsere Dialoge. Glaubst du nicht, dass eher wir irgendwann alle KIs ersetzen? Ja, kann natürlich auch sein. Es ist wahrscheinlicher. Ja. Aber wir wollen vorbereitet sein und wir wollen euch auf jeden Fall vorbereiten. Und deswegen, wir warnen euch auch, da kommt immer so ein Abbinder, der sagt dann, dieser Content oder dieser Inhalt ist von der KI erstellt. Und dann kommt nochmal der Abbinder. Und dann sind wir wieder normal drauf. Und dann könnt ihr ja mal überlegen, was besser ist. Also wenn die KI besser ist, schreibt uns offen und ehrlich, schreibt Nicoletta auf unserem Insta-Account. Dann würden wir uns zur Ruhe setzen. Dann würden wir uns zur Ruhe setzen, ja. Dann lass mal alles die KI machen. Mit der ganzen Live-Kohle auch. Und vor allen Dingen, denke ich, ist das eh eine gute Idee, weil ich habe Deutsch 5, du Hurensohn. Nein, falsch, habe ich falsch vorgelesen. Ich habe Deutsch 5 wegen dem Hurensohn. Du hast Deutsch 5 wegen dem Hurensohn. Ja, habe ich diese Woche vom Rewe gehört. Ah ja. Klassisches Schülergespräch über Lehrer. Aber ich fand ganz schön, und da kommt der arrogante alte Mann durch, habe ich gedacht. Sollen wir es gleichzeitig zusammen sagen? Nein, ich wollte nur, also mein Gedanke war, das wundert mich nicht. Also da stand ich so wie so eine alte Kartoffel einfach vom Supermarkt. Und hast du nicht gedacht, Genitiv, du Hurensohn? Doch, wegen natürlich. Des Hurensohns. Ja, ich habe Deutsch 5, ist ja auch schon. Ich habe in Deutsch eine 5. Da fehlen auch 2 Artikel. Ich habe Deutsch 5, ist kein Satz. Naja. Außerdem ist es ja. Sei mal nicht so streng. The Fachdeutsch. Also auch da hätte er besser eingrenzen können. Ich habe ihn dann angesprochen. Den Hurensohn? Den Hurensohn? Also den Lehrer. Sein Lehrer, genau. Ja. Hey, dass er ihm doch mal eine 4 geben soll. Ja, der Hurensohn war ja nicht da. Ja, wenn er deswegen jetzt durchfällt und nicht an die Universität. Ich bin an den Tisch gekommen, Entschuldigung. Gott, widerliches Du. Ja, das ist ein bisschen wie ein Deutschlehrer. Ja, das ist ja auch nicht mein Tisch. Ja. Ich bin ja ganz irritiert, dass wir nicht in unserem Studio sind, sondern in einem anderen. Aber hier ist schön. Genau, aber wenn ihr euch fragt, wie es uns geht, dann fickt euch mal. Diese Frage ist viel zu persönlich. Aber ich verrate es euch trotzdem. Uns geht's gut, danke. Ach, das war nett. Ja, mir geht es ja jetzt auch gut. Ja. Ich habe nämlich, kann man auch erzählen, wir machen manchmal Privatausflüge. Wir waren im Casino fett zocken. Und da war ein gemeinsamer Freund dabei, der zu mir gesagt hat, er hat jetzt den Schlüssel zum Glück des Lebens gefunden. Ah, ich kann mir vorstellen, über wen du sprichst, ja. Ja, er sah ein bisschen aus wie der Joker an dem Abend, aber in schön. Ah, der hatte einen auberginenfarbenen Anzug an. Ja, und blaue Haare, ja. Also schon. Ah, ja, ja, ja. Das klingt wie so, haben die sich für den Podcast ausgedacht, aber das ist ja die komplette Wahrheit einfach. jedenfalls stand er irgendwann neben mir und meinte so, ich habe gelesen, man soll sich einmal am Tag bewusst werden, was Schönes im Leben ist. Dann fühlt man ein glückliches Leben. Und ich denke mir jetzt morgens immer, wie gut, dass ich nicht Peter bin. Ja, ja. Warum passiert das mir in letzter Zeit so häufig? Weiß ich nicht. Vielleicht wurde ich selbst befeuert. Du hast dich schon mal auch in unserem Podcast als depressiven Alkoholiker dargestellt. Also irgendwie feuerst du das auch an. In unserer Live-Show hast du es auch befeuert. Ja, da war dieser eine Typ, der gesagt hat, dass ich zu faul bin, mich umzubringen. Ja. Ja. Das passiert mir neulich in letzter Zeit häufiger, dass die Leute. Ja, vielleicht könntest du gegenarbeiten, indem du morgens aufwachst und denkst, wie schön, dass ich Peter bin. Vielleicht reicht das schon. Das tue ich tatsächlich. Ja. Ich war hier mal und ich bin immer froh, nicht du zu sein. Ja. Nee, stimmt nicht. Ich wäre gerne du. Ja, und ich wäre gerne du. Gut, dass wir ein Duo sind. Oh Gott. Ah, ich wollte doch keine Wortwitze mehr machen. Ah. Sollen wir mal die KI übernehmen lassen? Jetzt schon? Ja, komm, lass uns einmal die KI übernehmen lassen. Guter Plan. Ah. Der Podcast aus der Zukunft. Der folgende Inhalt ist KI generiert. Das Schaumbad aus der Zukunft erwartet Sie. Viel Spaß. Hey, John Paul, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Hitler die deutsche Wirtschaft angekurbelt hat? Was meinst du damit? Naja, er hat doch die Autobahnen gebaut und dadurch viele Arbeitsplätze geschaffen. Das ist nicht ganz richtig, Peter. Hitler hat die Autobahn nicht erfunden. Die Idee dazu gab es schon vorher und auch der Bau wurde von anderen Menschen vorangetrieben. Echt? Das wusste ich nicht. Ja, und außerdem ist das ein sehr oberflächlicher Blick auf die Geschichte. Hitler mag vielleicht einige positive Dinge getan haben, aber er ist und bleibt einer der übelsten Menschen der Neuzeit. Denk doch nur an den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg. Ja, da hast du natürlich recht. Ich wollte das nicht verharmlosen, aber manchmal denke ich einfach nur an die Autobahn, wenn ich an Hitler denke. Ich verstehe, aber wir sollten uns auch bewusst sein, dass wir als Söhne eines berühmten Kanzlers der BRD eine Verantwortung tragen, Geschichte nicht zu verharmlosen und wertzuschätzen. Da hast du recht. Wir sollten uns immer bewusst sein, was wirklich passiert ist und uns dafür einsetzen, dass so etwas nie wieder geschieht. Genau, und deshalb sollten wir auch über Hitler reden, um aus der Geschichte zu lernen und uns für eine bessere Zukunft einzusetzen. Ja, war ein Versuch, gell? Also, ja, also ich finde immer noch, wir sollten ChatGPT ersetzen. Ja, nicht danach, die uns. Ich finde auch, wie schön naiv du gezeichnet wirst. Ja, ich fühle mich ein bisschen, ich bin der einfältige Dulli, der bei Hitler war nicht alles schlecht, Argumentation. Ja. Aber ich bin am Ende einsichtig. Das stimmt, ja. Immerhin. Das ist anders als in der echten Welt. Genau. Ja, ich bin ein naiver Dulli, ein einsichtiger, naiver Dulli. Naja, es gibt ja noch ein paar Geschichten. Ich habe ChatGPT noch gefragt zu ein paar Sachen, die wir so manchmal besprechen und gesagt, wer wir sind. Also Peter und John Ball. Mal gucken, wie du bei der nächsten Geschichte dann rüberkommst. Bin gespannt. Vielleicht bin ich der Dumme. Ich kenne die nämlich noch nicht. Ja, das ist doch du schön. Ja auch nicht. Nur die KI kennen, also niemand, oder? Hast du die gelesen? Ich habe die natürlich nicht vorher gelesen. Sehr gut. Sondern habe die einfach nur ausgedruckt. Ein Glück. Gut, die erste habe ich gelesen, aber. Also die, die wir jetzt gelesen haben. Da dachte ich schon, ich glaube, wir sind noch vorne. Was lernst du gerade, was du nicht kannst? Was lerne ich gerade, was ich nicht kann? Ja. Ich muss nichts lernen. Ich bin eine KI. Okay. Ich weiß alles. War wieder aus diesem Hotel Matze Podcast, der immer diese deepen Fragen stellt, wo die Leute aber dann nicht wissen, was sie darauf antworten sollen. Okay, okay. Ja. Was war das Schönste, was du heute erlebt hast? Mich mit dir hier hinzusetzen, mir das Döschen Bier aufzumachen und zu denken, gleich kann ich Bier trinken. Ich glaube, du liebst nicht mich, du liebst nur Bier trinken mit mir. Ja, ja. aber mit dir macht es Spaß. So ist es ja häufig. Also ich meine, mein gesamtes soziales Umfeld, das sind eigentlich nur Vehikel für mich, dass ich nicht alleine Bier trinke. Ja. Ja. Ich glaube, so ist das soziale Leben. Also entweder sind wir... Entweder es gibt so pflichtsoziales Leben wie Verwandte. Ja. Mit denen verbringt man Zeit aus Pflichtgefühl. Und dann gibt es Freunde. Und Loyalität. Ja. Und dann gibt es Freunde, mit denen verbringt man Zeit, weil man sich halt nicht alleine besaufen will. Das stimmt. Das ist ja auch verrückt. Jetzt fliegt hier ein Helikopter vorbei. Hören die Leute wahrscheinlich. Ja, wir sind. Ja. Das Marienhospital ist hier um die Ecke. Ah, okay. Und die haben einen Landeplatz. Die Leute stalken. Einen Landeplatz auf dem Dach. Oder es ist der Heli, den wir bestellt haben. Ja, vielleicht haben wir aber auch eine sehr. Vielleicht sind wir Misanthropen. Wir Menschen mögen, außer wir trinken mit ihnen Bier. Kann gut sein, ja. Obwohl ich gucke Leuten auch gerne zu. Das Einzige, was mich, ja genau, was meine Misanthropie senkt, ist Alkoholpegel. Das ist so eine Balance, wie so eine Waage. Menschenhass, Alkohol. Kann ich dann aufwiegen. Ja, das ist doch gut. Stimmt gar nicht, ich habe gar keinen Menschenhass. Nee, hast du auch nicht. Menschen voll geil. Eigentlich finden wir Menschen gut. Ja. Wahrscheinlich so wie Rod Stewart. Oh. Bin letzt, wurde mir von, ich habe ja häufiger mal Musikbiografien immerhin gegoogelt, von Amazon die Rod Stewart Biografie angezeigt bei Amazon. Mm, klar. Die mich interessieren könnte. Und weißt du, wie die heißt? Ein ziemlich aufregendes Leben. Ziemlich aufregend. Ja, sie ist vom Heine Verlag und da habe ich schon gedacht, die wollen wahrscheinlich danach nicht verklagt werden, so. Wenn wir jetzt da ein aufregendes Leben in den Buchtitel versprechen, und es war ganz so aufregend, dann nennen wir die lieber mal ein ziemlich aufregendes Leben. Die gehen auch nochmal sicher. Ja. Hast du mal geguckt, wie es auf Englisch heißt? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, okay. Die ist nur für den deutschen Markt geschrieben worden. Das ist so ein bisschen so wie, wie hieß der nochmal? Pretty Exciting Life. Ja. Von, wen meinst du? Oliver Kahn? Nee, Mark Terenzi. Ich glaube, Mark Terenzi, englischer Name, ich glaube US-Amerikaner, der mit Sarah Connor zusammen war. Mhm. Da gab es doch so eine Doku-Soap, glaube ich, auch über die. Ja. Und ich glaube, der ist auch nur im deutschen Markt unterwegs. Also ich glaube, wir importieren manchmal. Ja, oder hier, ja, viele. Die Kelly Family ist auch nicht so groß in Irland, ja. Oder? Oder hier Rudi Carrell. Rudi Carrell. Und wie heißt dieser eine Musiker? Auch so eher klassisch. Schlager, sanft, 60er, 70er. Aus Südamerika, Südafrika. Ich glaube, der ist Schotte. Okay. Und spricht kein Deutsch, aber seine Lieder sind auf Deutsch. Okay. Und er spricht kein Deutsch. Der sagt mir jetzt nichts, glaube ich. Oh, fuck, wie heißt der? Alter Mann. Aber wir haben Klassiker. Noch Howard Carpendale. Den meine ich. Aber der spricht Deutsch. Nee, aber nicht so richtig. Nee, aber er spricht Deutsch. Ja, okay. Ja. Aber sicher? Howie. Sicher? Also kann er außerhalb seiner Lieder... Ich habe den in Interviews gesehen, ja. Ah, okay. Also Howard Carpendale, auch so ein Import. Das ist, glaube ich, Schotte. So Howard Carpendale, mhm. Der ist Südafrikaner. Sag ich doch. Jetzt Schottlands. Schottland Afrikas. Genau. Ist Südafrika, ja. Genau, der ist Südafrikaner. Ja, dann haben wir Rod Stewart. Ja, Wahnsinn, was wir manchmal so importieren an Leuten. Ross Anthony, DJ Bobo. DJ Bobo, aber der ist in der Schweiz, glaube ich, auch groß. Ja? Da kommt er ja her. Okay. Ich war damals, ich weiß noch, wie ich es gar nicht fassen konnte, dass der Schweizer ist. Für mich war der Amerikaner. DJ Bobo? Ja, der hat ja auf Englisch. Ich war riesen DJ Bobo-Fan, so als 6, 7, 8. War sein erster Hit nicht. Ach so, doch. Ich hatte gerade. Aber die Songs waren noch auf Englisch. Die ich gerade im Kopf hatte. DJ Ötzi. Der Österreicher ist. Ja. Aber irgendwie. Der singt auf Deutsch. Am Anfang war ich bei noch. Im Kopf bei DJ Bobo und auf einmal hatte ich so eine weiße, zu kurze Kappe vor mir und habe die ganze Zeit so Anton aus Tirol im Kopf gehabt, als wir über DJ Bobo weitergeredet haben. Da haben die eigentlich Dreck am Stecken, so ein DJ Ötzi? Ein DJ Ötzi? Ist bei dem irgendwas? Wurde der mal gecancelt? Ist dem irgendwas? Nee, oder? Nee, ich glaube... Ist sauber. Ja. Und DJ Bobo ist sowieso der sauberste Mensch der Welt. Der ist sauber, der ist ja Schweizer, die sind ja alle sauber. Ja, stimmt. Ja, um... selbst gecancelt zu werden wegen Stereotypen. Positiver Rassismus ist auch nicht... Schweizer sind alle sauber. Alle sauber. Ja. Vor allen Dingen bei Finanzgeschäften, das muss man wirklich sagen. Ja. In hier in Asien sind die Leute ja so nett. Ja, ja. Oh, da sind die Leute so nett. Aber vor allen Dingen bei Finanzgeschäften. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein korrupter Schweizer ein. Josef Ackermann. Ja, den hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident. Gianni Infantino. Aber der ist auch recht sauber. Also zumindest seine Glatze, die glänzt wie die von Jeff Bezos. Und ich glaube, die sind auch ähnlich sauber, die beiden. DJ Bobo. DJ Bobo ist eine andere Liga. Ich glaube, der ist sauber. Recht sympathisch. Ja, aber der... Ja, wenn du wirklich Schweizer bist, musst du ja gar nicht Steuern hinterziehen. Nee, nur wenn du ins Ausland gehst, dann musst du versuchen, da wieder in die Schweiz zu bekommen. Ja. Ja. Naja, DJ Bobo, aber das war's halt. Das sind alle drei Schweizer, die es gibt eigentlich, oder? Es gibt ja keine berühmten Schweizer. Außer DJ Bobo, Gianni Infantino und wer war der dritte? Schon wieder vergessen. Josef Ackermann. Josef Ackermann. Ja. Und dann gibt es noch die Köchin Meta Hildenbrand. Die hat eine ähnliche Frisur wie unser Kumpel mit den blauen Haaren. Den kenne ich überhaupt nicht. Ja. Ja, sonst fällt mir aber auch Meta. Schöner Vorname. Meta. Schweizer haben gute Vornamen, finde ich. Urs Meier. Urs. Noch ein berühmter super, Schweizer. Super Vorname finde ich auch Beat. Geschrieben Beat. Das ist ein Schweizer Name. Beat. Das ist ein Herren, männlicher Vorname. Beat. Geiler Name. Finde ich cool, weil dann heißt du Beat. Aber der ist schweizerisch, weil der... Sicher? Sicher bin ich nicht, ob der Schweizer ist. Okay, weil das klingt, könnte auch kroatisch, serbisch so. Aber Beat, Meta, Beat. Urs, klingt alles wie Startups. Alles geil. Alles wie Startups. Beat.io. Oder Ackermann. Ja, eigentlich was, ich habe heute noch was für unsere Pitch-Time, machen wir nachher noch. Ich habe ein Pitch-Time-Update. Das war Josef Ackermann. Ein Pitch-Update? Ein Pitch-Time-Update. Pitch-Time-Update? Was pitchen wir? Ein Film? Nee, will ich jetzt noch nicht verraten. Eine Geschäftsidee? Ein Update von einer Geschäftsidee, die wir schon mal hatten. Ah. Ja. Ich habe die heimlich umgesetzt. Dritten? Erzähle ich. Nee, ich will noch nicht, will keinen Spoiler. Ah, ich will es jetzt. Es wird jetzt hart angeteasert. Du bist genauso gespannt wie die ZuhörerInnen. Ihr könnt vorskippen, das weiß ich jetzt schon, auf Minute 43. Und dann kommt ihr frustriert wieder hierhin zurück. Auf Minute, keine Ahnung. Das Blöde ist, weil wir 1000 Schnitte setzen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Minute wir sind. Da wird unsere meistgeschnittene Folge. Und ich würde sagen, wir lassen nochmal die KI ran, oder? Wir lassen die KI ran. Der Podcast aus der Zukunft. Der folgende Inhalt ist KI-generiert. Das Schaumbad aus der Zukunft erwartet Sie. Viel Spaß. Hey, Peter. Ich habe mir gestern beim Baseballspielen einen Penisbruch zugezogen. Oh Mann, das tut mir leid zu hören. Mir ist das Gleiche passiert, als ich mal Wracktauchen war. Wie ist das passiert? Ich bin zu schnell aufgetaucht und habe meinen Frack nicht schnell genug ausgeatmet. Dadurch ist mein Penis in meinem Anzug stecken geblieben und wurde gebrochen. Uff, das hört sich schmerzhaft an. Wie hast du deine Verletzung behandelt? Ich bin sofort ins Krankenhaus gegangen und wurde operiert. Danach musste ich mich ein paar Wochen schonen und durfte keinen Sex haben, bis alles verheilt war. Ich habe eine spezielle Salbe benutzt, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Danke für die Tipps, Peter. Ich werde auch gleich ins Krankenhaus gehen und hoffe, dass ich schnell wieder fit bin. Ja, das ist die beste Entscheidung. Eine Penisfraktur sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. Ich wünsche dir eine schnelle Genesung. Oh, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Da müssen wir drüber sprechen. Penisbruch beim Baseballspielen verstehe ich, aber beim Fracktauchen? Ja, vor allen Dingen Frack wie ein Anzug. Genau, Frack mit F, nicht mit W. Ich bin zu schnell aufgetaucht und habe meinen Frack nicht schnell genug ausgeatmet. Das ist für mich ein Satz, da würde ich sagen, wir sind der KI überlegen. Ich denke auch. Also das ist noch nicht fertig. Das ist noch einfach noch nicht ausentwickelt. Also ich würde sagen, ChatGPT für diesen Dialog bekommst du Deutsch 5, du Hurensohn. Du Hurensohn. Ja. Des Fünfes wegen. Ja. Des Lehrers wegen. Falle ich durch. Ja, ich bin, enttäuscht. Enttäuscht. Von. Naja, vielleicht wird die nächste ja besser. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist es ChatGPT oder ChatGPT? P-T. G oder P oder B? Kann sein, dass P ist. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich habe mir auf jeden Fall einen Account gemacht. Neulich mal. Hast du schon mal sinnvoll eingesetzt? GPT. So wie Peter. PT. P wie Peter. PT. Hey, PT! Kennst du noch American Pie? PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD. Das war doch bei Scrubs. Ja, aber bei American Pie gibt es die Szene, wo er in ein Ferienlager geht. Ich glaube, das ist aber im zweiten Teil. Und steckt sich eine Flöte in die Moschee? Nein, das im ersten Teil erzählt sie davon. Sondern er taucht dann auf einer Bühne auf und wird für den Star-Trompetisten PT gehalten. Und dann muss er Trompete auf der Bühne spielen. Das ist eigentlich auch eine sonderlich lustige Szene, aber auf jeden Fall ist da so ein overly excited Typ im Publikum, also das komplette Publikum und Stille und auf einmal steht einer auf und schreit so, spiel für uns, Petey! Und so total überemotionale Typen im Publikum sind immer lustig. So. Die ist hängen geblieben bei dir, die Szene. Spiel los, Petey! Und dann fangen nämlich langsam die anderen Leute an, Petey! Und dann rufen irgendwann alle, Petey! Fand ich... War witzig. Also, ich erinnere mich nicht an die Szene. Ich war damals im Kino in dem Film, ich erinnere mich. Das war noch D-Mark-Zeiten, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Und ich weiß schon, dass ich damals dachte, so geil war der nicht, der Film. Ja, irgendwie D-Mark-Zeiten, da war ich wie alt? 34 oder so. Ich habe sie auch lange nicht mehr gesehen, die Dinger. D-Mark. Die sind wahrscheinlich auch schlecht gealtert. Wahrscheinlich, ja. Nee, ich kann mich an die eine Szene bei Scrubs erinnern. Da gibt es diesen Arzt, der Petey heißt. Oder der heißt Pete. Ja. Oder Peter. Auf den ist er auch so ein bisschen neidisch, weil er alles unter Kontrolle hat, ne? Und der hat irgendwie die Frau gebumst von Dr. Cox mal. So wie JD auch. Und Dr. Cox hasst ihn. Ja. Und der hat gesagt, hey, ich bin Pete, wenn du mich nicht Petey nennst, können wir Freunde werden. Petey, Petey, Petey. Und dann läuft Dr. Cox rein und sagt Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey, Petey. Sehr schöne Szene auch. Sehr schöne Szene. Ich muss mal wieder Scrubs gucken. Ja, vor allen Dingen, Scrubs war noch zu den Zeiten, wo gut synchronisiert wurde. Ich finde, da sind ein paar gute Synchro-Witze sogar. Das ist auch so ein Ding, das habe ich nur auf Deutsch geguckt, weil das einfach damals ProSieben-mäßig so kam. Genau, und ich habe jetzt mittlerweile in beiden Sprachen gesehen und gibt so manche Szenen, so wie, wo Kate so den heißen Kaffee ins Gesicht bekommt. Da denkt JD in der deutschen Fassung, sag jetzt bloß nicht irgendwas mit Rot oder Hummer und dann sagt er schönes Rot, Dr. Hummer. Alles Tomate, Dr. Feuerlöscher. Nee, schönes Rot, Dr. Hummer, sagt er. Er sagt alles Tomate, Dr. Feuerlöscher. Ich bin mir nicht sicher, weil du das öfter gesehen hast, aber ich glaube, er sagt alles Tomate, Dr. Feuerlöscher. Also ich würde sagen, Nicoletta, könntest du das mal bei Instagram, also wenn jetzt unter der aktuellen Folge diskutiert wird, uns eine Zusammenfassung bitte schicken. Genau. Ich vermute mal, Nicoletta hört auch unseren Podcast. Ich denke, sie wird eben diese Zusammenfassung mit ChatGPT schreiben lassen. Wahrscheinlich, ja. Ich habe das ChatGPT tatsächlich mal beruflich eingesetzt und hatte davon wirklich ein Nutzen. Zeitersparnis? Nicht nur, tatsächlich Kostenersparnis. Hast du Chat? Ich habe GPT. Ich habe jemanden runtergehandelt. Mit diesem Programm? Genau. Aber einen echten Menschen runtergehandelt? Einen echten Menschen runtergehandelt. Also hast du gesagt? Na, meine Argumentation war dünn. Meine Argumentation, warum wir weniger zahlen oder nichts in dem Fall. Habe ich mit ChatGPT schreiben lassen. Praktisch. Ja, super. Und hat die Person hat es geschluckt. Vielleicht hat sie dich aber auch einfach nur für ein bisschen, vielleicht war dann Mitleid. Also jetzt, wo ich unsere Dialoge gehört habe, so echtes Leben kann es noch nicht so gut, glaube ich. Ja, es hat funktioniert. Ja, wunderbar. Ja. Also wenn ihr mal mit Peter in Verhandlungen tretet, benutzt auch ChatGPT, weil sonst habt ihr keine Chance. Genau. Das ist wirklich gut, weil ich hasse Verhandeln. Ich hasse es, Menschen zu drücken, finanziell. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ist ganz cool. Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir Reifenbeschriftung zu kaufen, also Tire-Stickers? Für mein Auto? Für dein Auto, ja. Täglich. Täglich, ja. Aber heute noch nicht. Ich würde jetzt gerne mit dir zusammen darüber nachdenken. Mir wurde letzt online nämlich wirklich die Werbung angezeigt, Tire-Stickers machen dein Auto krass individuell. Da habe ich gedacht, also manche Algorithmen passen nicht so. Du hast keine? Ich habe keine. Hast du überhaupt ein Auto? Ja, wir haben ja zwei SUVs. Ja, gut, hast, und, ja, aber das sind ja Dienstfahrzeuge. Ich habe einen Dienst-Ram. Aber ich meine jetzt dann der private Jean-Paul Prüm. Gibt ja auch irgendwo einen Privatmenschen. Ja. Hat die Privatperson ein Fahrzeug? Nein, sind keine Fahrzeuge. Was? Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber es sind auf keinen Fall Fahrzeuge. Ich will ja diese 90er-Sachen wieder groß machen. Also letztes Mal hatte ich ja Plateauschuhe, Lavalampen, Baggies sind offensichtlich wieder da. Die sind wieder da, ja. Und ich will aber eher so die uncoolen Sachen aus den 90ern wieder groß machen. Wir haben jetzt zwar überall E-Scooter in der Stadt stehen, aber diese guten alten Club-Kickboards, wenn man zu uncool zum Skaten war, wenn man so ein Club-Kickboard hatte, die will ich jetzt wieder groß machen. Mit dem Knauf oben oder mit dem Lenk? Mit dem Knauf. Mit dem Knauf, ja. Ja. Also so richtig scheiße einfach. Die waren richtig scheiße, ja. Also die mit dem Lenker waren schon scheiße, finde ich. Aber die mit dem Knauf waren so richtig scheiße. Die waren richtig scheiße. Knauf ist auch ein scheiß Wort. Allein schon dieses Wort klingt. Ja, wie kann man es sonst nennen? Nee. Dönges. Nee. Nörpel. Nörpel. Aber, nee, aber du hast schon richtig beschrieben, aber Knauf klingt irgendwie. Okay, aber dafür, wenn wir jetzt zurückgehen zu diesen Tire-Stickers. Ja. Stimmt, da waren wir ja gestartet. Würdest du das auf dein Kickboard kleben? Wenn die krass individuell machen, schon. Wie, hast du da auch Fotos gesehen von? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wo klebt man die hin? Ja, das sind so. Auf den Rand da, was am über der Felge ist? Ja, genau. Da waren die platziert. Ah, okay. Also nicht. Kannst du so, also rein, ich glaube, du konntest ja einfach so Plastikscheiße drucken lassen, die du dann mit dem Heißluftföhn da drauf brennst. Und das klebt gut? Also ich fahre ja immer so 260. Du. Ich weiß nur, dass die dein Auto krass individuell machen. Mehr weiß ich nicht. Ich hab mich dann nicht näher eingelesen, sondern habe die Werbung angezeigt bekommen. Okay. Fotos dachte, hast du gesehen dazu? Dachte auch so, ich will eigentlich gar kein krass individuelles Auto, weil ich habe ja mein Kickboard. Mit dem Knauf oben drauf. Knaufbeklebung. Knaufbeklebung. Knaufbeklebung24.de. Ganz genau so war es. VU. Ja. Du, ich fürchte, wir müssen schon wieder ein Abbinder los. Muss die KI nochmal ran? Ja, ne? Nee, die KI muss nicht ran, sondern wir haben ja einen Pitch-Time-Abbinder auch. Ah, Pitch-Time ist es. Und da wir den haben, müssen wir nochmal, heute werden Abbinder rausgeballert. Gut, immer der gleiche eigentlich, außer jetzt der Pitch-Time-Abbinder. Ja, das ist Arbeit für die Postpower. Und Pitch-Time! Leute, jetzt werden hier Ideen getroppt. Hier werden ordentlich Ideen getroppt. Richtig geile Ideen getroppt. It's Pitch-Time. Pitch-Time. Wenn man Ideen droppt, dann muss man die wirklich schnell droppen, weil wenn eine Idee erstmal da ist, dann muss sie raus und sie muss raus, wenn die Idee da ist. It's Pitch-Time, Baby. Pitch-Time. Da muss die Idee schnell raus. It's Pitch-Time. Pitch-Time. So, ihr habt's gehört. Und jetzt könnt ihr euch anschnallen und hinsetzen oder aufstehen, je nachdem, was ihr gerade tut, und euch diesen Pitch von dem großen Jean-Paul Prüm anhören. Den haben wir ja schon mal zusammen gemacht, um nochmal unsere Pitch-Time, weil wir so schon so gute Ideen hatten. Wir hatten schon Random Brit. Random Potato Pool. Potato Pool. Deine super Idee der Hackstube. Hackstube, dieser. Wo man sich zerhacken und zerhacken kann. Dieser Asterix-Film, wo die alle Nazis sind. Stimmt, den auch eine gute Pitch-Time. Ja. Und wir hatten Secondhand-Tattoo. Wo wir von Promis-Tattoos weiter. Ah, ja, ja, ja, ja. Ja. Das war, glaube ich, auch in diesem Studio. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Kann gut sein. Ja, ich krieg gerade. Und. Ich muss dir was gestehen. Ich habe Secondhand-Tattoo gestartet und hatte auch ein paar Prominente, deren Tattoos ich haben könnte. Aber dann wurde ich darauf hingewiesen, dass das ganz schön kompliziert ist. Also die ethisch-moralischen Sachen habe ich ausgeblendet, weil wenn du ein Tattoo von Mick Jagger haben willst und das schon gekauft hast und dir das reinnähen lässt, ist das ja deine Entscheidung. Mhm. Aber scheinbar kann man fremde Haut nicht so gut transplantieren. Ah, okay. Ja. Und deswegen, brauchen wir da die gleiche Blutgruppe? Wahrscheinlich? Ja, es kann immer wieder zu Problemen führen. Ja. Und dann kriegt man zu viel Rückrufaktionen. Deswegen habe ich noch nicht angefangen. Ich habe aber schon einige Tattoos von verstorbenen Promis im Keller. Okay. Deswegen wäre die Sache, ich würde dich jetzt doch dann gern wieder mit ins Boot nehmen. Ich habe da auch recht viel investiert. Du könntest aber mein Partner werden. Da wir Secondhand-Tattoo on the wall machen einfach. Also man kann die als gerahmte Bilder. Wir spannen die einfach, wie so Lederhäute auch manchmal im Rahmen gespannt sind. Ja. Und dann kann man sich der Tattoo von seinem Lieblings. Gibt ja auch recht große. Wenn du Thomas D. seines Tribals zum Beispiel als Bildmaster hast, für eine Villa ein richtig schön großes Bild. Der ist ja auch so dehnbar. So ein aufgespannter Thomas D. zum Beispiel. Als Lappen an der Wand hängen. Thomas D. Und mit Thomas D. habe ich schon telefoniert. Ja. Und? Er wäre dabei. Er findet Kunst gut. Er findet seine Tattoos gut. Ja. Muss er vorher sterben dafür? Oder kann man das einfach rausschneiden? Ja, kommt drauf an. Im Falle von Thomas D., können wir die erst verkaufen, wenn er tot ist? Ja, er braucht, also er braucht sie ja noch, weil er braucht auch, die Haut, hat ja viel Tätowierung und Ersatzhaut. Also, so viel können wir nicht aus dem Po rausschneiden, damit wir Thomas D. jetzt schon als Bild machen können. Vielleicht kann man das mal bei Organspende ausweisen, auch als so einen Punkt mit aufnehmen. Das aber dann wir dann auch kontaktiert werden. Die tätowierte Haut ist für Secondhand-Tattoo, genau. Ja. Hast du einen Organspendeausweis? Ich weiß nicht, ob ich aktuell einen habe. Muss mal in deinem Geldbeutel gucken einfach. Weil den musst du ja mit dir führen, falls du da tot umfällst. Und irgendwo. Da weiß ich eben nicht, ob der in meinem aktuellen Geldbeutel drin ist. Okay. Also ich habe einen, aber nicht mit aktueller Adresse. Ich weiß nicht, ob der dann gilt. Ja, aber also mein Umfeld weiß das eigentlich auch. Habe ich meinen Angehörigen schon gesagt, wenn es soweit kommt, raus mit dem Rödel. Außer den Tattoos, die gehen an die Firma. An Secondhand-Tattoo? Ja, genau. Also deine Organe gibst du irgendwelchen Krankenhäusern, aber deine Tattoos will ich für die Firma haben. Welche Tattoos? Die du dir noch machst, wenn du die Pubertät überstanden hast. Nö, ich hätte auch ein paar. Ach, hast du Tattoos? Ja, bin ich ehrlich, ja. Ja, also. Verrate ich dir jetzt, nachdem wir schon nackt in der Sauna waren, wusste ich nicht. Stimmt. Ich habe dich nicht angeguckt. Ich hab nur auf deinen Penis geguckt. Stimmt, du hast ja eh so ein Problem. Außer wenn wir einen Podcast machen, fällt mir nämlich jetzt auf, wir gucken uns sehr viel in die Augen. Ja? Der gefällt mir auch sehr gut. Aber dir wird ja nachgesagt, dass du Leuten nie in die Augen guckst. Stimmt. In meiner Welt stimmt er gar nicht, weil wir so viel Zeit auch im Podcast verbringen. Außer bei der Sauna-Folge, da hast du wirklich nur Stier, wie der Schwabe sagt, Stier auf den Boden gestarrt. Nee, auf den Penis. Ich habe auf deinen Penis geguckt und was ich sagen kann, ich muss das jetzt revealen leider für die, für die Welt draußen. Ich weiß, es könnte sein, dass wir nachher Stress haben wegen zu privat und so weiter, aber dein Penis ist nicht tätowiert. Das stimmt, ja. Ja, sorry, dass ich jetzt die ganze Welt das weiß. Da habe ich immer einen auf harten Typen gemacht, aber einen Prinz Albert habe ich. Was war das nochmal? Das, wenn du an der Spitze also ein Eichelpiercing, nennt sich Prinz Albert. Ein Eichelpiercing? Bin ich mir recht sicher, dass man das so nennt. Wusste ich nicht. Ja, will ja auch keiner haben. Also, ja. Weiß ich nicht. Also, ich habe einen. Ich kenne den Namen zwar nicht. Also, nee, ich habe ein Eichelpiercing. Prinz Albert, nennt man, glaube ich. Ich finde das schön. Ja, mag schön sehr sein. Sehr erfreulich, damit umzugehen. Beim Ritterhelm sieht es auch cooler aus. Beim Ritter? Wenn ich jemanden Ritterhelme? Ja. Römerhelm. Römerhelm? Ja. Ich nenne es Ritterhelm. Okay. Oder Einhorn machen. Ritterhelm ist ja eher wenn du in die Situation kommst, dass du jemand den Penis auf den Kopf legen darfst und dabei keine Erektion hast, dann bist du ja, das ist irgendwie komisch, oder? Ja, also jetzt, wo du despektierlich schon in den Mund nehmen wolltest. Nicht despektierlich? Das ist das falsche Wort. Also, dass die Person denkt sich vielleicht, ach, okay, ich lasse ihn jetzt nackt an meinem Kopf rumklettern. Warum hat er keine Erektion? Findet er meinen Kopf nicht attraktiv? Meine Stirn? Ja. Also so lustig ich die Bezeichnung Römerhelmen auch finde. Ritterhelm. Ritterhelm, wie du sagst, weil da bei dir halt fällt halt mehr über das Gesicht, deswegen Ritterhelm. Aber eigentlich ist es ja nur ein Römerhelm. Aber ich glaube, wenn du es wirklich mal machen würdest, ist das einfach unangenehm für beide Seiten. Also wenn du es wirklich tust, ist das einfach nur unangenehm. Also da ist nur die Erzählung gut bei Römerhelm. Ja. Ja. Das ist wie die Alabama Hot Pocket, auch nicht so toll. Was ist die Alabama Hot Pocket? Müsst ihr selber googeln. Okay. Kann ich hier nicht erzählen, weil es müsste dann gepiept werden alles. Okay, ja, da gibt es ja auch ganz schlimme Sachen. Ja, googelt mal Alabama Hot Pocket. Ja. Ist ziemlich unappetitlich. Und googelt einfach mal Google. Googelt mal Google. Dann geht nämlich die Welt unter. Habe ich mal gelesen. Ja. Irgendwo. Oder googelt doch mal künstliche Intelligenz. Dann werdet ihr zu ChatGPT. Noch kurze Sache, achso, dein Finger bewegt sich schon. Ich wollte so eine coole. Ich habe auch Bock auf künstliche Intelligenz. Ja, wir wollen noch einen. Aber wir sind ja noch in der Rubrik Pitch Time. Also du würdest mit einsteigen, wollte ich nur noch kurz fragen. Ach so, ja, ja. Findest du das Update gut? Also Pitch Update? Ist besser. Auch, ist das besser. Auch nicht so aufwendig. Und wir werden nicht so viel verklagt. Ja. Weil, guck mal, so würden wir erstmal verklagt werden von dem Prominenten, dass wir ihn umbringen und seine Haut rausschneiden. Nein, die machen das schon freiwillig, aber. Ach so. Ja. Und von den Personen, die sich's einpflanzen lassen, dass die dann, was weiß ich, negative Reaktionen dann von ihrem Körper haben. Ja. So hängen sie es einfach in ihre Wände. Die Promis machen das natürlich freiwillig. Ja. Also die geben ihre Haut freiwillig her. Na also. Naja, aber da braucht es, ich glaube jetzt einfach deine Überleitung, da braucht es keine künstliche Intelligenz zu, um zu sagen, das ist eine schöne Deko-Idee. Der Podcast aus der Zukunft. Der folgende Inhalt ist KI-generiert. Das Schaumbad aus der Zukunft erwartet Sie. Viel Spaß. Hey Jean-Paul, hast du jemals von der Schlacht von Issos gehört? Ja, davon habe ich gehört. Das war die Schlacht, in der Alexander der Große gegen den Perserkönig Darius III. Gekämpft hat, oder? Genau. Weißt du, welche Zahl dabei eine wichtige Rolle gespielt hat? Nun, es waren sicherlich viele Zahlen von Bedeutung. Aber ich denke, du meinst 333, oder? Genau. Das war die Anzahl der Kriegselefanten, die Darius III. In der Schlacht eingesetzt hat. Ja, und es war auch die Anzahl der Reiter in der Kavallerieeinheit von Alexander. Nicht wahr? Genau. Und weißt du, warum diese Zahl so wichtig ist? Nein, warum? Nun, es gibt eine Theorie, dass diese Zahl auf eine geheime Botschaft von Alexander an seine Mutter Olympia hinweist. Alexander war bekannt dafür, dass er seiner Mutter sehr nahe stand und ihr oft Briefe geschrieben hat. In einem dieser Briefe soll er angeblich die Zahl 333 verwendet haben, um ihr mitzuteilen, dass er in der Schlacht von Issos einen großen Sieg errungen hatte. Das ist ja interessant. Gibt es Beweise für diese Theorie? Nicht wirklich. Es ist eher eine Spekulation. Aber ist dennoch eine interessante Möglichkeit, oder? Ja, das auf jeden Fall. Es zeigt, wie eine Zahl eine solche Bedeutung haben kann. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Geschichte in einer Zahl stecken kann.